heute wollen wir baden gehen. Du da, du da. Und die nackten Skin-Girls sehen. Du da, du da, de. Du da, du da, de. Du da, du da, de. Heute wollen wir baden gehen. Du da, du da, de. 2, 3, 4. Heute wollen wir baden gehen. Du da, du da. Und die nackten Skin-Girls sehen. Du da, du da, de. Du da, du da, de. Wenn ihr schon aufhören.